Erster, das sind die Namen der Stämme. Im Norden liegt das Land von Den. Es geht vom Meer bis nach Hazarinon. Zweiter, neben Den liegt das Gebiet von Asser. Es geht von Osten nach Westen. Dritter, neben Asser liegt das Gebiet von Naphtali. Es geht von Osten nach Westen. Vierter, neben Naphtali liegt das Gebiet von Manasse. Es geht von Osten nach Westen. Fünfter, neben Manasse liegt das Gebiet von Ephraim. Es geht von Osten nach Westen. Sechster, neben Ephraim liegt das Gebiet von Ruben. Es geht von Osten nach Westen. Siebter, neben Ruben liegt das Gebiet von Juda. Es geht von Osten nach Westen. Achter, neben Juda liegt ein besonderes Stück Land. Es ist 25.000 Ellen breit. In der Mitte steht der Tempel. Neunter, dieses Stück Land für Gott ist 25.000 Ellen lang. Es ist 20.000 Ellen breit. Zehnter, die Priester bekommen einen Teil davon. In der Mitte ist der Tempel von Gott. Elfter, dieses Land ist für die Priester aus der Familie Zadok. Sie dienten Gott treu. Zwölfter, das ist ein sehr heiliger Teil vom Land. Er liegt neben dem Land der Leviten. Dreizehnter, die Leviten bekommen auch ein Gebiet. Es ist 25.000 Ellen lang und 10.000 Ellen breit. Vierzehnter, sie dürfen das Land nicht verkaufen oder tauschen. Es gehört Gott und ist heilig. Fünfzehnter, ein Rest von 5.000 Ellen Breite bleibt übrig. Dort bauen die Menschen die Stadt und Häuser. Sechzehnter, die Stadt ist ein Quadrat. Jede Seite ist 4.500 Ellen lang. Siebzehnter, um die Stadt herum ist freies Land. Es ist auf jeder Seite 250 Ellen breit. Achtzehnter, neben dem heiligen Teil bleibt noch Land übrig. Das Essen von dort ist für die Arbeiter. Neunzehnter, Arbeiter aus allen Stämmen Israels arbeiten auf diesem Land. Zwanzigster, das ganze heilige Gebiet ist ein Quadrat. Es ist 25.000 mal 25.000 Ellen groß. Einundzwanzigster, der Rest vom Land gehört dem Anführer. Es liegt links und rechts vom heiligen Gebiet. 22. Das Land vom Anführer liegt zwischen Juda und Benjamin. 23. Hier sind die anderen Stämme. Im Osten und Westen liegt das Gebiet von Benjamin. 24. Neben Benjamin liegt das Gebiet von Simeon. 25. Neben Simeon liegt das Gebiet von Issachar. 26. Neben Issachar liegt das Gebiet von Sebulon. 27. Neben Sebulon liegt das Gebiet von Gad. 28. Die Grenze von Gad ist im Süden. Sie geht von Tamar bis zum Großen Meer. 29. Das ist das Land für die Stämme Israels. Gott sagt, jeder Stamm bekommt seinen Teil. 30. Die Stadt hat Ausgänge. Die Tore haben die Namen der Stämme Israels. 31. Im Norden sind drei Tore. Sie heißen Ruben, Juda und Levi. 32. Im Osten sind drei Tore. Sie heißen Josef, Benjamin und Den, 33. Im Süden sind drei Tore. Sie heißen Simeon, Issachar und Sebulon. 34. Im Westen sind drei Tore. Sie heißen Gad, Asser und Naphtali. 35. Die Stadt ist insgesamt 18.000 Ellen groß. Ihr Name ist ab jetzt, Gott ist hier.